Die Marienverehrung hat in der katholischen Kirche Formen angenommen, die nicht bloß der Stellung, welche Maria in der Schrift einnimmt, direkt und offenbar widersprechen, sondern die auch in sich so unschön, so widerreligiös geworden sind, dass ihr Fortbestehen, ja ihre ständig zunehmende groteske Ausgestaltung nur zu erklären ist mit der allgemeinen Verstandes- und Urteilserdrückung, die wie eine Nacht auf der ultramontanisierten katholischen Welt hoch und niedrig lagert. Diese Marienverehrung nun, die Arbeit an ihrer Weiterentwicklung, ist ureigenste Domäne des Jesuitenordens. Er hat darin im Laufe der Zeit geradezu Furchtbares an Afterreligion und Aftermystizismus geleistet. Und bis in die Gegenwart hinein ist die jesuitische Marienliteratur eine Sammelstätte der extravagantesten Lehren und Behauptungen und vor allem der tollsten Andachtsübungen und Wundergeschichten. Proben der Askese, wie marianische Kongreganisten sie zu Ehren Marias übten, habe ich schon im ersten Teile vorgelegt. Aus der Blütezeit des Ordens, kurz vor seiner Aufhebung, stammt das Folgende. In der Mitte des 18. Jahrhunderts führten die Jesuiten in München eine Andacht zum Haarkamm der Jungfrau Maria ein. Ein Gedicht und ein Stück Predigt über die Haare Mariens veranschaulichen die Andacht. Gott, der alle Härlein zählet, hat ihm diese auserwählet. Mir seint diese wenig Härlein werter drum als alle Pärlein. Absolons goldgelbe Locken schätz ich mehr nicht als die Flocken. Er selbst gilt bei mir sehr wenig, ist ja nur ein Eichelkönig. Doch Maria, deine Locken mich zu deiner Lieb anlocken. Schönste Jungfrau, deine Strähnen pfleg ich alle Zeit anzuflehnen. Wie im Hohelied zu lesen, seint der Brauthaar feil gewesen. Ich biet mich deinen Haaren, die dem Gspons so angenehm waren. Steh uns bei in allen Gefahren, deck uns zu mit deinen Haaren, führe uns an deinen Locken in die Stadt, wo alle frohlocken. Aus einer Predigt zu Konstantinopel war ein Janitschar mit so dicken Haaren, dass keine Kugel ihn zu schaden vermochte. Ein solches Janitscharenhaar ist das Haar unserer lieben Frau. So komm denn, lieber Christ, wenn du schussfrei sein willst, hierher in unser lieben Frau Haarkapellen. Verbirg dich hinter den wunderkräftigen Haaren der Mutter Gottes und die Kugeln deiner Feinde werden dir nicht schaden. Als hing ein Wollensack über dich, wirst du mitten im Kugelregen stehen, wenn du ein Diener der Haare Mariä bist, denn Mariens Haare schützen ihre Janitscharen. Bei A.V. Bucher, sämtliche Werke, Band 1, Seite 87 und folgende. Der Jesuit Pemble gab im Jahr 1764 ein Marienbüchlein heraus, worin er unter anderem folgende Andachtsübungen zu Maria empfiehlt. Alle Stunden soll man sagen, Heilige Maria, mach uns sanft und keusch, sich Geißeln oder Ohrfeigen geben und die Schläge durch die schöne Maria Gott opfern lassen. Immer ein Muttergottesbild auf der Brust tragen, mit dem Finger, wo nicht mit dem Messer, den heiligen Namen Mariä auf die Brust schreiben oder ätzen. Den Namen Mariä küssen, so oft er im Lesen auffällt. Sich bei der Nacht hübsch ehrbar zudecken, dass die keuschen Augen Mariä nicht beleidigt werden. Sich zwischen die Wunden Christi und die Brüste Mariä legen und so viele Gnaden daraus saugen, als möglich ist. Wünschen, dass man lieber nicht auf der Welt oder in der Hölle wäre, wenn Maria nicht gelebt hätte. Die Augen so im Zaume halten, dass man beim Aufstehen oder Niederlegen nie eine bloße Wade oder Zehe sieht. In Erinnerung der 11.000 Jungfrauen, Verehrerinnen der Jungfrau Maria aus der Gesellschaft der heiligen Ursula, diese 11.000 Jungfrauen werden heute noch in Köln verehrt, 11-mal ans Herz klopfen. 11.000-mal wäre noch andächtiger, etwa mit einem Steine in der Hand, einem Strick an den Hals hängen und sich zur Leibeigenschaft der heiligen Maria bekennen. Keinen Apfel essen, weil Maria von der Schuld des Apfelessens im Paradies frei geblieben. Maria bitten, dass sie einem angenehme Träume von ihr eingebe. Bucher, am angegebenen Ort, Band 1, Seite 144 und folgende. Solche religiöse Verirrungen, die sich auch jetzt noch in Hunderten und Tausenden von frommen jesuitischen Monstrositäten äußern, waren mir, trotz meines katholischen Marienglaubens, von jeher schwer verdauliche Speise. Im Jesuitenorden wurde die Speise in vielerlei Aufmachung mir wieder vorgesetzt. Der Jesuit Hermann Nix war besonderer Marienverehrer. Er erzählte oft, das komme wohl von seinem Namenspatrone, dem seligen Hermann Josef, einem Kölner Mönche des Mittelalters, der sich durch ein besonders inniges Verhältnis zu Maria ausgezeichnet habe. An Marienbildern, Marienstatuen, süßlich-weichliche Machwerke ohne jeden künstlerischen Wert, war Wünansrade überreich. Auf alle nur mögliche Weise wurden unsere Gedanken und Sinne auf Maria gelenkt. Redeübungen mussten ihr zu Ehren gehalten, Gedichte auf sie auch von solchen gemacht werden, die, wie zum Beispiel ich, keine Spur poetischer Begabung besaßen. Dies Übermaß marianischer Frömmelei rief den früheren Widerspruchsgeist in mir wach. Die Bilder verzerrter und turbulenter Frömmigkeit, die ich an Wallfahrtsorten wie Kevela, Lourdes, Einsiedeln und so weiter gesehen hatte, tauchten wieder auf. Alles erschien mir unfromm, ungesund. Aber da der Jesuitenorden, ja die Kirche selbst, diese Dinge in Schutz nahm, so kam ich mir mit meinem anders gearteten Empfinden als verkehrt und schlecht vor. Es entstanden schwere Konflikte.